Mein Name ist Tobias Stefan, auch bekannt als Xtra Tobi, und ich habe jetzt die Ehre, mit Tatsun hier im Krähennest Aufnahmeraum zu sitzen. Hallo Klaus. Guten Abend. Ja, du musst dich trotzdem vorstellen, das gehört sicher so. Ich muss mich noch vorstellen. Okay. Ich bin Klaus Peukert, im Internet etwas besser bekannt als Tatsun. Bin bei den Piraten im Moment im Bundesvorstand Beisitzer, dort verantwortlich für das Leaked Feedback, für die technischen Vorstandstools und für den ganzen anderen Kram, der so tagtäglich anfällt. Ja, jetzt sitzen wir gerade zusammen, weil der Bundesvorstand ja gewollt, ungewollt ständig die Presse mit in Anführungsstrichen Streitereien füttert. Und wenn die Presse gerade mal nichts über Streitereien zu berichten hatte, dann wurden die Dinge von den letzten 3 Monaten ausgegraben. Und irgendwann habe ich einen Tweet von dir gesehen und du bist in Aktion getreten. Was hast du getan? Ja, wir haben ja seit über einem halben Jahr die Diskussion, was machen wir denn jetzt im Neumarkt? Wollen wir dort praktisch in Anführungszeichen turnusmäßig einen Vorstand wählen, aber das jetzt immer im Frühjahr gemacht haben, oder stellen wir fest, wir brauchen einen Parteitag, auf dem wir uns ums Wahlprogramm kümmern, weil wir erst sowas wie eine Bundestagswahl am Horizont haben und wir uns keine 3 Parteitage im Jahr leisten können, weil wir halt noch nicht so viel Geld haben als kleine Partei. Und da ist die Kommunikation von Seiten des Bundesvorstands, der formal dafür verantwortlich ist, dazu einzuladen, seit einem halben Jahr eigentlich, dass wir uns mehrheitlich geeinigt haben, dass es sinnvoll ist, uns im Wahljahr und vor der Wahl nicht um die Köpfe zu drehen, sondern eben das mit den Inhalten zu machen und das Wahlprogramm fertig zu machen und dann mit dort ein geiles Paket zu schnüren, mit dem wir dann antreten können, was wir in den 4 Jahren im Bundestag uns vornehmen werden. Die Debatte ist eigentlich nie zur Ruhe gekommen. Wir haben vor Bochum in einer Leimsurvey-Umfrage im Rahmen der Vorbereitung des Parteitags abgefragt, wie denn die Basis das sieht. Da hieß es, die Frage sei suggestiv gewesen und nicht so richtig ernst genommen wurde das. Dann haben wir gesagt, okay, dann fragen wir halt den Parteitag als höchstes Organ. Das haben wir in Bochum gemacht. Da hat Bernd bei der Eröffnung angekündigt, dass er nachmittags um 5 dann mal die Versammlung fragen wird, das hat er getan. Dann gab es Kritik daran, dass das ja formal nach der Geschäftsordnung des Bundesparteitags nicht kein Meinungsbild war, sondern irgendwas auch immer, und man deswegen die 2/3 nicht ernst nehmen kann, die gesagt haben, wir wollen das mit den Inhalten machen. Jetzt haben wir nach Niedersachsen, wurde darauf reagiert, indem die Debatte wieder aufgemacht wurde, dass wir neu wählen sollten in Neumarkt. Und am Ende weiß jetzt gar keiner mehr, was denn nun die Partei möchte, ob das jetzt eine Einzelne sind oder eine Gruppe von Leuten sind, die da unbedingt neu wählen wollen, aus welchen Gründen auch immer, oder ob wirklich die Stimmung in der Partei so ist, dass wir den Bundesvorstand in die Wüste schicken wollen, weil er halt an einem schuld ist. Und ja, das würde jetzt so Ja. weitergehen, weil wir keinerlei Instrumente haben, um das irgendwie messen zu können, außer eben alle zu fragen. Und da habe ich mir gedacht, dann machen wir das eben einfach. Wir fragen alle, wir sind ja relativ geübt in diesen Leimsurvey-Umfragen, wo wir fragen, wollt ihr veganes Essen, wie viele Kinder bringt ihr mit, habt ihr einen Hund, der untergebracht werden muss, wo wir alle fragen. Und da habe ich mir gedacht, machen wir das eben genauso, weil wenn wir jetzt alle fragen und danach ein Ergebnis haben, dann gibt es keine Ausreden mehr von wegen, es waren nicht alle dabei, die Frage war suggestiv oder es war formal nicht korrekt. Dann haben wir eine Aussage von allen aus der Basis und dann gibt es keine Ausreden mehr und wir wissen, wie wir mit der Parteimeinung umgehen können, um den Parteitag zu planen. Das ist ja auch eines meiner Geschäftsbereiche, dass ich für die inhaltliche organisatorische Vorbereitung verantwortlich bin. Gerade deswegen ist es für mich wichtig, das eben zu wissen, wie tickt denn die Partei und wollen wir Programm oder Neuwahlen machen. Jetzt der Fairness halber muss man ja sagen, dass es einige Piraten gibt, die sagen, es geht gar nicht darum, dass formal nicht korrekt war, sondern darum, dass Bernd sich quasi dazwischen gemogelt hat. Du kannst mich korrigieren, wenn ich das falsch wahrgenommen habe, aber dass das, was geredet wird, hat sich dazwischen gemogelt. Und das Problem dabei ist, dass noch ein weiterer Pirat die Frage stellen wollte, ob man denn einen Extraparteitag haben möchte. Und zu dieser Frage sei es dann nie gekommen. Ist das so richtig oder gehört das in die Gerüchteküche? Also ich selber war den ganzen Parteitag unterwegs und war in dem Moment nicht in der Ich auch. Halle. Bernd hat das aber früher angekündigt, dass er 17 Uhr diese Frage stellen wird und er hat genau 17 Uhr auch diese Frage gestellt. Ich glaube, das ist soweit gesichert. Und danach, weil es eben Irritationen gab, weil irgendwie der Versammlungsleiter meinte, ja, eigentlich hätte ich die Versammlung jetzt erst fragen sollen, ist das ein Meinungsbild und so weiter, und du hast einfach so in den Raum gerufen. Das war dann halt ein bisschen formal lax gehandhabt. Und da hat wohl ein anderer Pirat dann nochmal einen Antrag zur Tagesordnung gestellt, um das eben nochmal zu behandeln, und da hat die Versammlung dann aber kein Interesse mehr dran gehabt, und da hat eben die Versammlung, der Parteitag, gesagt, nein, das, was wir gemacht haben, das reicht, das war okay so. Und da gab es dafür eine Mehrheit. Und das wird halt auch nicht akzeptiert, weil halt die schweigende Mehrheit und alle, die zu Hause waren und wie auch immer, das wohl Okay. eventuell hätten anders sehen können. Okay. Gut, jetzt hast du gesagt, wir machen eine Lime-Survey-Umfrage. Du hast dafür einen Antrag gestellt. Grob, wie sah der Antrag aus? Ja, im Großen und Ganzen gibt es zwei Fragekomplexe. Einmal, wie der Parteitag aussehen soll, nämlich Programm oder Neuwahl. Und dann gibt es noch ein paar Optionen, die sich ergeben, wenn wir uns entscheiden würden, das Ganze an 3 Tagen zu machen. Also man könnte darüber nachdenken, dass man den Parteitag auf 3 Tage ausdehnt. Das ist ja auch in der Debatte schon länger. Und dass man am Freitag dann früh oder vormittag die Satzung ändert und Nachwahlen ermöglicht, sodass wir nur die offenen Vorstandsposten nachwählen, damit der Vorstand wieder voll ist auf 9 Leute. Und am Wochenende, den Rest des Wochenendes, Samstag, Sonntag halt normal das Programm machen. Es gibt die Idee, da haben wir dann später noch einen Podcast dazu, dass man vielleicht den Freitag nutzt, um über diese Mitbestimmungsmöglichkeiten außerhalb des Parteitags zu diskutieren, was so unter SMV zusammengefasst wird, unter ständiger Mitgliederversammlung. Das ist ein relativ großes Thema, wo wir in Bochum ja gemerkt haben, das bewegt die Partei und da war halt einfach nicht genug Zeit und vielleicht sollten wir uns da Zeit nehmen. Das sind die Optionen, die dort zur Verfügung stehen werden. Nächste Fragenkomplex ist so eine Art Evaluation oder Zwischenzeugnis des Bundesvorstandes. Wir neben der Debatte, ob Neuwahlen oder Programm, gibt es auch seit Wochen stehen einzelne Personen in der Kritik und jeder von uns im Vorstand kriegt eigentlich ständig irgendwo Feuer, bekommt Feedback, bekommt Kritik, bekommt E-Mails, Twitter-Mentions. Es wird in dicken Engel wird über den Vorstand geredet, auf Mailinglisten und so weiter und das ist ganz schwer. Diese ganze Gemengelage von Feedback, was auf einen einprasselt, das irgendwie so einzuordnen und zu wissen, okay, wo steht man denn nun wirklich? Und da habe ich gesagt, wenn wir eh alle fragen, dann können wir auch alle fragen, was halten Sie denn von unserer Arbeit? Und habe dann noch zwei Fragen in den Antrag gestellt, nämlich wen unterstützt du besonders im Vorstand? Wem würdest du jetzt nahelegen, halt zurückzutreten? Das haben wir jetzt ein bisschen entschärft. Es wird jetzt in der tatsächlichen Umfrage, wird es das so gehen, dass man erstmal gefragt wird, ob man Feedback geben möchte. Und nur wenn man sagt, ja, dann hat man die Möglichkeit, uns jeweils eine Schulnote zu geben, also von 1 bis 6, um so zu bewerten. So ähnlich wie bei spickmich.de oder wie wenn ein Professor an der Uni von den Studenten evaluiert wird. Ja gut, da geht ja die Kritik, dass solche Personaldinge vielleicht nicht unbedingt über Lime Survey gehen sollten. Ich glaube, den meisten geht es auch einfach darum, die Querelen einfach ein bisschen zu beenden oder nicht nur ein bisschen, sondern möglichst ganz zu beenden, da ihr eine Außendarstellung ja schließlich eine entscheidende Rolle spielt und da geht es, glaube ich, gar nicht so darum, wer jetzt da verantwortlich ist oder nicht verantwortlich. Eine Neuwahl wird das dann ja ein Stück ohnehin zeigen, wen man denn im Bundesvorstand sehen will und wen nicht und die Schwierigkeiten, die ihr natürlich habt, das sehen sicherlich viele so, die haben alle, jeder lebt da so ein bisschen seiner Blase und hat einen Eindruck, wie es sein könnte, aber wie es wirklich ist, kann man so ja kaum feststellen. Wann soll es denn mit der Umfrage losgehen? Also die wird jetzt übers Wochenende technisch fertig gemacht und geht einfach nächste Woche raus. Es gibt einen Beitrag im Vorstandsportal von heute, wo das noch ein bisschen genauer drin steht. Wahrscheinlich geht es so um Dienstag rum raus. Wie lange läuft die Umfrage dann? Die läuft dann bis 28.02. bis Ende des Monats. Das sind knapp 1,5 Wochen. Na gut, da sollte jeder Zeit haben, seine Stimme da abzugeben. Okay, Tatsun. Ich würde sagen, das ist das, was viele im Moment brennend interessiert. Ich danke dir erstmal kurz für die Info und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, danke gleichfalls. Tschüss. Ciao.